So mein Einblick in unsere innerpolitischen Verhältnisse vor dem Weltkriege. Im Zusammenhang mit diesen Ausführungen wies ich in dem Werke Kriegführung und Politik nach, wie verfehlt die Politik vor dem Weltkriege sowohl in der Bereitstellung der Wehrkraft des Volkes für die Kriegführung als auch in der Herbeiführung der Geschlossenheit des Volkes war. Ich zeigte weiter die Schäden, die der Kriegführung durch die Politik in den einzelnen Abschnitten des Weltkrieges zugefügt wurden und das deutschfeindliche Wirken des Juden und Roms und schilderte die Wirkung der Hungerblockade und der feindlichen Propaganda. Ich hatte dabei auch auf den B'nai B'rith-Orden und dessen verderbliches Wirken hingewiesen. Das zog mir meine erste Klage des Juden zu. Wenn ich nicht irre, war der Kläger der Großmeister des B'nai B'rith-Ordens in Deutschland, Herr Timmendorfer. Das Gericht wies diese unverschämte Klage ab. Mir lag in der Zeit, in der ich das Werk schrieb, natürlich besonders daran, dem Volke die Notwendigkeit des Wehrhaftseins und seiner Geschlossenheit eindringlich vor Augen zu führen. Im Schlussabschnitt des Werkes legte ich meine innenpolitischen Ansichten über das, was ich in unserer damaligen Lage aufgrund meiner Erkenntnis für uns als nötig und erreichbar hielt, fest. Es war anders als mein heutiges Ziel. Zufolge des Unheils der Kindertaufe, die mich als Säugling der Christenlehre verschrieb und christlicher und gesellschaftlicher Suggestion, hatte ich nämlich das Christsein als etwas Gegebenes angenommen. Ich hatte über die Lehre nicht nachgedacht und die Bibel nicht gelesen, höchstens mein Konfirmationsspruch, den mein damaliger Militärpfarrer gar nicht schlecht gewählt hatte. Ich nahm damals landläufig die Christenlehre als ein Gegenmittel gegen Marxismus, Kommunismus und Bolschewismus an, obschon sie und durch sie die Kirchen ihr Wegbereiter und Propagandalehre für die Judenherrschaft, die uns Marxismus, Kommunismus und Bolschewismus bringt und unseliger Priesterherrschaft ist. Ich sprach auch leider, wie es allgemein üblich war, von Gott. Die gründliche Bedeutung eines Glaubens oder, wie ich heute sage, der Gotterkenntnis für die Lebensgestaltung des Einzelnen und ganzer Völker sollte ich erst später erkennen. Ich war mir aber bewusst, dass der einzelne Mensch als solcher eine ganz andere Bedeutung erhalten müsse, als sie ihm bisher eingeräumt war. Ich hatte selbst den einzelnen Soldaten selbstständig auf das Gefechtsfeld gestellt. Die Bedeutung des Seelenzustandes eines Volkes war mir nur zu sehr und eindringlich bekannt geworden, sowie seine Auswirkung auf den Ausgang des Krieges. In den Kriegserinnerungen hatte ich mich darüber ausgesprochen, im Nachstehenden spreche ich von dem Geist des Volkes. Eine Volksseele zeigte mir erst nach Jahren meine Frau. Schon aber bedauerte ich damals, dass auf meinem Helm die Worte »Mit Gott für König und Vaterland« standen und das Wort »Volk« fehlte. Dies schicke ich voraus und gebe nun in Auszügen die Gedanken von damals über mein völkisches Streben. In unserer Wehrlosmachung gegenüber dem gewalttätigen Handeln unserer Feinde liegt das furchtbare Verhängnis von Versailles. Ein Grauen befällt einen, wenn man daran denkt. Zur politischen Bildung des deutschen Volkes gehört diese Einsicht ebenso unabweisbar wie die Erkenntnis, dass auch weiterhin der Krieg das letzte, einzig entscheidende Mittel der Politik ist. Dieses Denken, ergänzt durch männliche Kampffreudigkeit, kann die Entente dem deutschen Volke nicht verbieten, wenn sie es uns auch nehmen will. Es ist der Grundstein jedes politischen Verstehens, der Grundstein für unsere Zukunft, selbst und namentlich für das versklavte Volk der Deutschen. Voraussetzung ist, dass es seine Selbstständigkeit, seine Freiheit, seine Wohlfahrt und seine Entwicklungsmöglichkeit zurückgewinnen und verhindern will, dass wir nach der Absicht unserer Feinde auf die Dauer in Verkommenheit verharren und aus der Weltgeschichte gestrichen werden, während sie in ihrem Sinnen und Trachten die Politik nur auf Macht, Gewalt und Krieg einstellen. Jeder Deutsche muss die Gestalt des wahrhaften Krieges begreifen, damit er nicht wieder wie im Weltkriege von ihrer Größe erdrückt wird. Es muss seine Kraft an den Anforderungen messen, die ein Krieg stellt, ganz gleich in welcher Gestalt. sind wir uns klar über unsere Ziele und über die Anforderungen, denen wir zu entsprechen haben, wenn wir sie erreichen wollen, dann beginnt die Arbeit, die wir jetzt leisten können. Ich weise auf die Worte hin, die Arbeit, die wir jetzt leisten können. Wie ich im Weltkriege Feind aller sogenannten Pläne war, die ins Uferlose gingen, so war und bin ich Feind aller sogenannten politischen Programme. Erkenntnisse werden gewonnen. Programme sind ein Hemmschuh der Durchführung derselben. Sie machen auch Versprechungen, deren Erfüllung im Zweifel steht. Wir leben ja nicht allein in der Welt, sondern haben mit der Umwelt zu rechnen, die oft entscheidet, ob überhaupt und wann dieser oder jener Punkt durchgeführt werden kann. Die Arbeit, die wir leisten können, war also nicht in einem für alle Ewigkeit geltenden Programm festgelegt. Ich hütete mich auch dabei, noch nicht Verständliches wie etwa die römische Gefahr mit aufzuführen. Es heißt nun weiter in meinen Aufzeichnungen in Kriegführung und Politik: Es tritt die innere Politik zum Wiederaufbau, zur Sicherstellung und Festigung des Staates und Erneuerung der Volkskraft und des Volksgeistes in den Vordergrund. Dieses verlangt zielsicheres Zusammenfassen aller Kräfte zur staatlichen Selbstbehauptung, also Geschlossenheit des deutschen Volkes in allen seinen Kreisen und Berufen in einer Einheitsfront tief inneren christlichen Glaubens zu Gott, glühender und opferbereiter Liebe zum Vaterlande und pflicht- und machtbewussten, siegfrohen Willens und starken Wollens, eine Einheitsfront wie das von den Hohenzollernfürsten geschaffene Heer, wenn auch waffenlos. In dieser deutschen Einheitsfront müssen, wie dereinst in dem deutschen Heere des Weltkrieges, Klassengegensätze, die Gegensätze zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft, zwischen Stadt und Land und die vielen anderen Gegensätze und Unterschiede, die das deutsche Volk schwächen, wie das Misstrauen gegeneinander, fremde Begriffe werden.